mir deine Hände, Hände, Hände. Ja, das sind deine Hände, ei, wie fein. Zeig mir deine Nase, Nase, Nase. Ja, das ist deine Nase, ei, wie fein. Zeig mir deine Ohren, Ohren, Ohren. Ja, das sind deine Ohren, ei, wie fein. Zeig mir deine Finger, Finger, Finger. Ja, das sind deine Finger, ei, wie fein.